Sie sehen zum Beispiel an der Straßenbahn. Sie schauen dich die ganze Zeit nur an, als ob es denn nichts anderes zu sehen gibt. Sie schauen nur und begreifen nicht. Sie wissen auch nicht, wie man über sie spricht. Ihr Leben ist bei uns hier hoch unerwünscht. Sie sitzen nur da mit dicken Gesicht, dass ich dich eingeschissen hab, merken sie nicht. Und erzähl dich der Gestank, der vorüber zieht. Von Goloid! Krüppel in den Zoo! Krüppel in den Zoo! Krüppel in den Zoo!